mit herausragenden Heerführern an der Spitze schuf das Songun-Korea in der Konfrontation mit dem Imperialismus und den USA und bei der Verteidigung des Sozialismus ein stets siegreiches Heldenepos. Die Ausländer schätzen seine großartige und siegreiche Geschichte hoch. Der Vorsitzende des Äquatorianischen Komitees für Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas sagte, der glänzende Sieg des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg sei losgelöst von der bewährten Führung von Kim Il-sung, dem großen Politiker des 20. Jahrhunderts und legendären Helden, undenkbar. Dank der eigenschöpferischen Militäridee und Kampfmethode und der herausragenden Strategie, Taktik und Armeeführungskunst von Kim Il-sung habe das koreanische Volk den US-Imperialismus zerschlagen und als ein heroisches Volk seine Würde vor aller Welt demonstriert. Der Vorsitzende des Schweizerischen Koreakomitees betonte, dank der Führung der Songun-Revolution durch Generalismus Kim Il-sung und Kim Jong-il habe sich die TVRK in eine unbesiegbare Militär- und Atommacht verwandelt, die keiner anzutasten wage. Der Ehrenvorsitzende des Kommunistenverbandes Bulgariens sagte, unter der klugen Führung von Kim Jong-un, Ebenbild von Kim Il-sung und Kim Jong-il, schreite heute Korea auf dem Weg der Souveränität und des Songun tatkräftig voran.